mit Scham auf leeren an den Jacken stehen sie am Imbiss, die versiffte Domestos-Hose, vollgekopft mit Knoblauchsoße. Sind die Dönerskins, Dönerskins, ja, ja, die Dönerskins, Dönerskins. Gegen Rassismus wollen sie sein und die letzte Gewissensbisse spülen sie runter mit Hansa-Pissen. Sind die Dönerskins, Dönerskins, ja, ja, die Dönerskins, Dönerskins. Hörst du sie schreien vom Spirit of 69? Es gibt was Besseres, das weiß ich. Es ist der Geist von 33 und ihr seid Dönerskins, Dönerskins, ja, ja, Schiss, Dönerskins, Dönerskins, Döner-Döner-Döner-Döner-Dönerskins, Döner-Döner-Döner-Döner-Dönerskins, Döner-Döner-Döner-Döner-Dönerskins, Dönerskins.